Moin, liebe Freunde meiner Audiokonserven, sprich der seichten Unterhaltung. Das ist Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 62 und ich bin der Andi. Fast wäre es ja nicht zu dieser Konserve gekommen, denn neulich schrittierte ich so vor mich hin und vertilgte dabei ein Käsebrot. Ein Käsebrot ist ein gutes Brot, wie ihr wisst, und noch viel leckerer mit einem winzigen Schlückchen Kaffee zusammen im Mund. Irgendwie muss ich beim Hinunterschlucken etwas unachtsam gewesen sein und so kam es, dass beim Einatmen durch den Mund, Schrittieren und zeitgleiches Essen ist schließlich anstrengend, ein im Mund verbliebener Krümel tief in den oberen Bronchus gesaugt wurde. Das Gefühl, eine Brotkrume mittig hinter dem Brustbein sitzen zu haben, unbezahlbar, für euch unfreiwillig getestet. Plötzlich zieht dein Leben an dir vorbei, was du allerdings nicht bemerkst, weil du dir die Seele aus dem Leib hustest, bis die Lunge leer ist. Dann stellst du fest, der Krümel steckt noch. Du atmest ein, weil du es musst, inständig hoffend, ihn nicht noch tiefer einzusaugen. Die Lunge stellt fest, da ist wieder Luft und ergeht sich prompt in einer neuen Hustenattacke. So geht es weiter, ein Teufelskreis. Irgendwann gesellt sich Auswurf dazu. Reflexartig schalten die Speicheldrüsen und Nasenschleimhäute auf Überproduktion. Plötzlich hustest du nicht nur, sondern sabberst auch noch und musst aufpassen, dir nicht noch zusätzlich Körperflüssigkeiten in die Lunge zu saugen. Als der Krümel draußen war, ebbte der Hustenanfall ab. Ich hatte Halsschmerzen und spürte deutlich meine Lunge. Unangenehm. Ich sollte bei Bewegung nicht essen und bin froh, nicht zu rauchen. Jeden Morgen eine solche Aktion wäre mehr als unangenehm. Neulich in Engelskirchen. Ich fahre ein Familienmitglied zur Bahn, komme nach Engelskirchen rein und nähere mich einer Ampel. Da ich links abbiegen möchte, blinke ich vorschriftsmäßig. Was? Ja, die Nutzung des Fahrtrichtungsanzeigers ist tatsächlich vorgeschrieben. Klingt komisch, ist aber so. Auch wenn es manche Fahrzeugführerinnen besonders, aber nicht nur, in Kreisverkehren oftmals zu überfordern scheint, beziehungsweise viele dieser LenkradkurblerInnen die STVO eher unter Vorschlagswesen einordnen. Also, da ich links abbiegen möchte, blinke ich vorschriftsmäßig. Dabei fällt mir ein Kleinwagen auf der Sperrfläche links der linken Spur direkt vor der Verkehrsinsel mit der Ampel auf. Trotz der Tatsache, dass es sich um einen Kleinwagen handelt, bedeckt er die Breite der Sperrfläche und steht noch halb auf der Linksabbiegespur, das heißt der Spur, die ich gerade nutzen wollte. Blöd, denn wenn ich neben ihn fahre, stehe ich halb auf der Geradeaus- bzw. Rechtsabbiegespur. Das Fahrzeug blinkt nicht. Es warnblinkt auch nicht. Dafür öffnet sich die Fahrertür und ein älterer Herr steigt aus. Hager, eine Schiebermütze auf dem Kopf. Was mag er wollen? Er überquert die Gegenfahrbahn, geht zu einem Wahlwerbeplakat und richtet es so, dass man es gegebenenfalls besser lesen kann. Derweil wird es grün und ich fahre los. Nochmal zum Mitschreiben. Da parkt ein alter Sack seine Ranzkarre auf einer Sperrfläche vor einer Ampel, um die Aufhängung eines Wahlwerbeplakats zu korrigieren. Klingt despektierlich, meine ich auch so. Da fragt man sich, wo die Rennleitung ist, wenn man sie einmal braucht. Und ja, da fehlt mir einzelfallbezogen jeglicher Respekt vor dem Alter, dem Fahrer und dem ganzen Rest. Rücksichtnahme, Fehlanzeige. Da hatten einige ja Glück, dass er nicht direkt daneben geparkt hat, bestenfalls entgegen der Fahrtrichtung zwischen Verkehrsinsel und Bürgersteig. Um ein Wahlplakat um ca. 10 Grad zu drehen. Der besseren Sichtbarkeit wegen. Als wenn das ein Grund wäre. Unfassbar. Ja, mit sowas muss man rechnen hier im Oberbergischen. Auch, dass außerorts direkt hinter einer Kurve auf einer unbeschränkten Kreisstraße jemand parkt, um ein Grablicht vor einem Kreuz unter einer Leitplanke auszutauschen. Da, wo sich seinerzeit jemand mit einem Motorrad, ihr versteht? Gegenüber befindet sich übrigens ein Mehrzweckstreifen und ein paar Meter weiter ein Waldweg. Egal, jeder Meter ist einer zu viel. Wenden und drüben parken unzumutbar. Da kann das Grablicht schnell eine Doppelbedeutung bekommen, aber was weiß ich schon. Nachtrag. Ein Tag nach Einsprechen der letzten Sätze passierte dann Folgendes. Wieder auf der K19, wieder auf Höhe der Deponieabfahrt, die vor einer Verkehrsinsel bergauf in Fahrtrichtung Lindlar in einer Rechtskurve nach links abzweigt. Ich fahre die Straße rauf, unspektakulär, mit ca. 95 km/h, erlaubt sind 100. Nachts und in der Dämmerung sollte man langsamer fahren. Gern steht dort auch mal ein Reh oder Wildschwein auf der Straße. Zudem wird die Strecke oft von großen Treckern mit riesigen Anhängern befahren, die meist nicht schneller als 50 km/h unterwegs sind. Nach jahrelangem Befahren kennt man die Strecke, die Teilstücke mit den wahrscheinlichsten Überraschungen und die Stoßzeiten. So weiß ich, dass mir immer mal wieder jemand aus Richtung Deponie die Vorfahrt nimmt, entweder aus Unachtsamkeit, in Unterschätzung der Geschwindigkeit oder einfach aus Egoismus. An diesem Tag steht dort ein SUV und will offenbar links abbiegen. Fährt es los? Nein, offenbar hat mich die Person hinter dem Lenkrad gesehen. Als ich in die Rechtskurve einfahre und sie einsehen kann, steht dort eine Autoschlange. Vollbremsung. Reifen quietschen, aber das ABS springt noch nicht an. Vorn steht ein warnblinkendes SUV mit Saarbrückener Kennzeichen. Dahinter ein Kleinwagen. Ein unmaskiertes Mädel steht am Fahrertürfenster und unterhält sich mit dem Fahrer. Ein zweites sitzt in der Böschung der Gegenfahrbahn. Aufgrund der Verkehrsinsel können drei weitere Fahrzeuge die ersten zwei nicht passieren. Ich bin Nummer 4. Ein Warndreieck wurde nicht aufgestellt. Warum auch? Ein kritischer Blick in den Rückspiegel zeigt mir, dass ich vom gegebenenfalls nachfolgenden Verkehr früh genug gesehen werden könnte. Also bleibe ich dort stehen, bis das Gespräch beendet ist. Zwischenzeitlich kommt hinter mir ein Kleinbus zum Stehen. Ohne Vollbremsung. Das Fahrzeug aus Richtung Deponie dreht, mutmaßlich um die alte Nebenstrecke zu fahren. Nach gefühlt einer Minute tritt das Mädel vom Kleinwagen zurück. Das Gespräch scheint beendet. Der Kleinwagen setzt sich in Bewegung, zieht am SUV vorbei und wir alle können unseren Weg fortsetzen. Weil ich den Kleinwagen bis Lindlar vor mir habe, habe ich einiges vom Fahrer im Seitenspiegel gesehen. Fazit: Die Fahrerin des SUVs, jung, attraktiv, hat wohl nicht nachgedacht und nicht abgesichert. Der Kleinwagenfahrer, noch jung, coole Sonnenbrille, südländischer Typ war, möglicherweise von den Mädels in Not angetan, ein typisches Filmklischee, ich weiß, hat trotzdem nicht nachgedacht, denn er hätte vor dem SUV nicht alles blockiert, um seine Hilfe anzubieten. Die Führerin des Fahrzeugs direkt vor mir hat auch nicht nachgedacht. Das Hineinfahren in die Kurve und somit für den irgendwann nachfolgenden Verkehr außer Sicht zu sein, war suboptimal. Wäre ich einen Hauch abgelenkt gewesen, hätte es gegebenenfalls nicht gereicht, zumal nicht jedes moderne Auto einen Notbremsassistenten besitzt. Meins hätte einen erhalten sollen. Die Entwicklung wurde jedoch eingestellt, weil das Auto aufgrund der CO2-Flottengrenzwerte vom europäischen Markt genommen wurde. Darum hat es auch keinen Spurhalteassistenten oder einen abstandshaltenden Verfolgungstempomaten. Dafür mischt es sich weniger ein und das Fahren macht mehr Spaß. Blöd nur für die, die das nicht wissen. In den letzten Jahren hat sich gefühlt die Zahl der Auto- oder Motorradfahrer MWD stark vergrößert, die nach dem Überholen dicht vor einem einscheren. Möglicherweise glauben sie daran, dass es der Notbremsassistent im Zweifelsfall richtet. Egal, was dann dahinter passiert, das heißt, ob dem Notbremsenden der Hintermann drauf knallt. Neulich scherte ein Motorrad so unnötig dicht und bremsend vor mir ein, dass mein Frontabstandssensor piepste. Hätte der Motorradfahrer auch nur einen Hauch stärker gebremst, wer weiß. Nächstes Kreuz an einer Straße. Kürzlich erzählte ich ja, dass ich dieses virtuelle OC-Event besuchen wollte. Ich dachte, es sei am Samstag und da habe ich es verpasst, wie es mir sonntags auffiel. Dann sah ich am Sonntagabend diesbezüglich ein Foto mit Avataren, die um ein virtuelles Lagerfeuer hocken, auf Twitter. Tatsächlich hätte ich also noch hingekonnt, aber da war es mir schon zu spät. Im echten Leben wäre ich um die Zeit auch nicht mehr hingegangen. Darum habe ich dazu und in Sachen Geocaching heute nichts zu berichten. außer vielleicht, dass jemand während einer Wanderung eine meiner Dosen fand. Die Person hatte aber keinen Stift dabei. Nimmt man beim Wandern meist nicht mit. Da zählt schließlich jedes Gramm. Darum hat sie, die Person, via Logfoto gelockt. Ausnahmsweise, wie sie schreibt. Bei einem meiner Caches. War gar nicht so schlecht, das Logfoto vom aufgeklappten Padlock-Dings. Das, ohne jemandem etwas unterstellen zu wollen und mit Verlaub, ja jeder hätte machen können. Jeder fotografiert schließlich seine Log-Einträge oder filmt sie. Nur für den Fall, dass das Logbuch abhanden kommt oder jemand die Seite entfernt. Damit man was hat, wenn so ein Owner nachfragt, weil er den Eintrag nicht findet, weil man zum dritten Mal den Nick gewechselt hat oder geschieden wurde oder sich aus der Gruppe löst, erwachsen wurde und einen eigenen Account hat oder was weiß ich. Geocacher sind schließlich findig und machen sowas. Aus Gründen. Weil sie es können. Auf jeden Fall ist da dann dieses ungenutzte Foto oder der Screenshot aus dem Video auf einem Datenträger und beansprucht Platz. Megabytes an Platz. Für Nüsse. Bis der beste Cashpel, MWD, vorbeischniggert und dann gibst du dem das Foto und der nimmt's dann zum Fotologgen, weil du hast ja physikalisch unterschrieben und brauchst es theoretisch nicht. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass du es tatsächlich mal brauchen können müsstest, wurde es ja dann vom Cashpel als Fotolog verwendet, auf das man verweisen kann. Somit alles safe, sozusagen. Also, theoretisch. Und wäre es eine Note gewesen, könnte man es sich sogar noch anschauen. Aber als Fund bedauerlicherweise nicht. Wegen der Regeln. Und weil ich das Log gelöscht habe. Naja, ich gehe davon aus, dass mich die meisten Geocacherinnen, die mir folgen, kennen und wissen, dass ich Fotologs generell lösche. Außer jetzt beim Virtual. Den anderen sei gesagt, Geocacher können stifttechnisch vergesslich sein, aber niemals unkreativ. Man muss ja nicht zwangsweise mit Blut- und Fingerabdruck unterzeichnen, aber in der Natur lassen sich zumindest immer Feuchtigkeit und Pflanzen oder Dreck finden, um sich eine Art Behelfstinte zu basteln, die man mittels eines Stöckchens in die Lockmöglichkeit schmieren kann. Es muss auch nicht der volle Name sein, es genügen Zeichen oder drei Kreuze. Hauptsache, man hat selbst das Logbuch signiert. Dann darf man online den Fund loggen und den Punkt kassieren und gegebenenfalls auch ein anhängiges Souvenir. Eigentlich ganz einfach. Außer, man hat nur einen Stift. Und den vergessen. Übrigens gibt es Neuigkeiten zur Nordseetaufe, das heißt, ein Fragebogen, der bei Interessierten abklopfte, ob und gegebenenfalls unter welchen Einschränkungen sie gewillt wären, eine Schifffahrt mitzumachen oder gegebenenfalls an einem schifffahrtslosen Alternativprogramm teilzunehmen. Mehrere G-Varianten in Kombination mit und ohne Masken standen zur Auswahl. Ob beim Mikrofonschluss ein befriedigendes Ergebnis vorlag? Tatsächlich gab es einen gezwitscherten Zwischen- bzw. Endstand bei, zu diesem Zeitpunkt, 125 Einsendungen. 20,8% würden auf jeden Fall auf dem Schiff mitfahren. 29,6% verlangten 3G als Mindestvoraussetzung. 12,8% wollten 3G plus Maske in Innenräumen. 17,6% würden das Schiff ausschließlich mit Geimpften oder Genesenen betreten, das heißt die 2G-Regel verfechten, 8% verlangten 2G und die Maske in Innenräumen, 7,2% schließen eine Schifffahrt kategorisch aus und 4% führen nur mit, wenn auf dem Schiff in Innenräumen Maskenpflicht gelte. So unterschiedlich sind die Ansichten und das Sicherheitsbedürfnis in einer Pandemie. Wüsste man nun den Anteil der Geimpften bzw. Genesenen, könnte man gegebenenfalls eine Prognose abgeben und sich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen, um herauszufinden, ob das Schiff gegebenenfalls auch mit weniger Teilnehmern gechartert werden könnte, was selbstverständlich auf höhere Ticketpreise herausliefe, sofern die leeren Plätze nicht gegebenenfalls durch neue Interessenten belegt werden können. Sollte es Interessierte geben, meldet euch gegebenenfalls via Twitter @nordseetaufe oder über nordseetaufe.com bei Alex. Und nein, das ist nicht mit ihm abgesprochen, aber hey, es ist ein öffentlicher Account. Fragen kostet nichts. Als Alternativprogramm wurde zwischenzeitlich übrigens als Top 1 die Alpakalypse, eine Alpaka-Wanderung zur Hamburger Hallig mit anschließendem Alpaka-Grillen in Alex Garten gehandelt. Letzteres zu seinem Leidwesen, wie ich vermute. Dazu wurde Friesentorte als Nachtisch gewünscht, zumindest von mir. Erwähnte ich in dem Zusammenhang, dass Friesentorte pure Leidenschaft ist? Ode an die Friesentorte. O du meine Friesentorte, Glückseligkeit auf Blätterteig, dein Mus aus reifen Pflaumenfrüchten, zuckriger Sahne zugeneigt, so sahnefarbig im Gewand, gepudert im Regal, wie ich sie grad beim Bäcker fand, bei welchem scheint egal. Das Messer gleitet durch die Torte, die ich als schönste hier verorte, sogleich Geruch nach frischer Pflaume, die Welt verschmilzt zu einem Traume, dann sticht die Gabel in das Stück, zum Mund geführt den ersten Bissen, den Hochgenuss, den Gaumenschmaus, will ich auf dieser Welt nicht missen. O Friesentorte, bleib die meine, Glückseligkeit auf Blätterteig. Oh, ich scheine mich zu wiederholen. O Friesentorte, bleib die meine, so sahnig wie du ist hier keine, so pflaumig, blättrig, zuckrig, süß, viel besser als so manche Müs. Nur sollte, bevor ich krepiere, ich zusehen, dass ich sie probiere, denn das blieb mir bislang verwehrt. Hab sie platonisch nur verehrt. Zugegeben, es ist kein musikalisches Meisterwerk, aber wer diesen Podcast hört, weiß oder sollte in der Regel wissen, worauf er sie sich einlässt. Bei der Nordseetaufe allerdings auch. Bei der Nordseetaufe Ei gibt so manche Leckerei. Ei. Neben frischer Luft und dem Hackerl-Duft riecht zuweilen auch mal Reierei. Ei. Bei der Nordseetaufe Ei. Bei der Nordseetaufe Ei. Spaß muss sein. Es ist halt eine Kultveranstaltung mit wiederkehrendem Klientel und wenn man alle Scherze, Mutmaßungen und Anspielungen beiseite lässt, wird es dieses Jahr auf eine Wanderung zur Hamburger Hallig mit oder ohne Alpakas herauslaufen. Da können die Teilnehmenden individuell entscheiden, ob und welcher Klein- oder Großgruppe sie sich anschließen wollen. Eine ähnliche Aktion als Nordseetaufenersatz hatten wir letztes Jahr und ich blicke gern darauf zurück. Stichworte 11 und Kreuzung. Bricht man das ganze Nordseetaufenkonzept auf die wesentliche Komponente herunter, ist es für die meisten ein Tag an der See unter liebgewonnenen Menschen, die man zu selten sieht. Es gibt wahrlich schlechtere Tage, egal was man grillt. Und mit diesem schönen Gedanken endet Konservenradio Dosenhausen, Konserve 62 vom 10.09.2021. Am Ende gibt es übrigens statt des üblichen Outros erneut elektronische Musik. Das experimentelle Machwerk trägt aus Gründen den Titel Crows oder Krähen und kommt glücklicherweise ohne Gesang meinerseits aus. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, Briefkarte, E-Mail, Brieftaube, Flugente oder via Twitter @radiokd entgegen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund, mir gewogen und erwägt Briefwahl, falls ihr fürs Klima wählen wollt, damit ihr am Wahltag gegebenenfalls nicht durch Quarantäne ausgebremst werdet. Laut 6 Uhr Nachrichten des Lokalradios am 9.09. haben in Lindlar 25% der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Aus Gründen wohl. Bis die Tage. Der Andi. We'll be right back. Thank you.